Wir warnen euch ja vor naher Strafe am Tag, da der Mensch schauen wird, seine Hände vorausgeschickt haben, und der Ungläubige sagen wird, O, wäre ich doch Erde,